Bachs Reiche. Hörspiel von Thorsten Enders. Guter Gott, diese Töne. Blechig und roh. Was dilettiert er vor sich hin? Er ist nicht so recht in guter Verfassung, Herr Bach. In 3 Tagen ist das Konzert. Will er sich blamieren vor seinem König? Eine warme Decke, Schonung und Schlaf, das würde dem Herrn Reiche wohl gut tun. Nicht eine einzige Stunde haben wir zu verlieren. Verzeiht, Herr Bach, er ist sehr angeschlagen. Ich bitte euch, habt Verständnis. Später, Rieke. Nach dem Konzert. Da ist Zeit für Verständnis und auch für Mitgefühl. Aber nicht heute. Und auch nicht morgen. Fürs Aufwärmen war Zeit davor. Lass endlich den Auftakt hören. Gottfried, Freund, mehr binden, mehr vereinen. Ich werde es ihm zeigen. So. Nun, was ist? Weiß der Teufel, was mit uns eins? Die Lippen verschlissen, der Atem faulig, fahl. Nun los doch! Es friert mich bei diesen Tönen, Gottfried. Huldigung? Nicht ohne Gemeinheit wäre so ein Empfang. Triumphmusik, Herr Reiche! Ja, weshalb so gedämpft? Hä? Viel besser, oder? Die Huldigung, Reiche. Das Licht der Kerzen vom geistigen Auge haben. Stell dir das Lächeln der Damen vor. Preise dein Glücke, gesegnete Sachsen. Ja, nun preise aber auch. Was hast du? Niedergeschlagen? Ein Druck auf der Stirne von Zeit zu Zeit. Das vergeht, Gottfried. So ein Hämmern und Pulsieren an den Schläfen. Ein Prasseln wie fallender Regen, das Licht schmutzig. Was ich sehe, ist von Staub bedeckt, verpackt für andere Tage. Was wird kommen, Bach? Besserer Sinn oder nur ein anderer? Du verlierst dich, Freund. Wir gehen nur durch uns hindurch, oder? Und dann ist auch schon der Fall. Absturz, Dunkelheit. Wie berauscht! Was hast du zu dir genommen? Einmal lustlos sein. Vergesslich, behäbig. Oder aufs Wunderlichste verwirrt. Atmen im Zustand der geistigen Umnachtung. Liegt in der Verweigerung ein Glück? Gottfried. Für das Abblasen habe ich komponiert, weil mir die Stunden auf dem Turm so lieb waren. Dort oben, dahinleben, den lieben langen Tag. Wäre das ein Glück, Bach? Was hält uns zurück? Gedanken, Erinnerungen? Wir stolpern über unsere Wahrheiten, die nur Einbildungen sind. Lehn dich aus dem Fenster. Ja. Tief einatmen. Die Brust muss sich weiten. Das Ziel ist so öd wie die Mühen dahin. Was sprichst du so vom Leben? Vom Tod ist noch viel weniger zu berichten. Vielleicht ist die Stadt, die mich krank macht. Keine Ecke, wo es nicht lärmt vom Bau. Nicht lamentieren, Gottfried. Wir haben alle unsere Nervenschläge. Offen, Freund, was ist deine Absicht? Willst du das Feld räumen vor der Zeit, in die Tollheit flüchten? Was ist dein Leiden, Gottfried? Lassen wir uns das Kreuz brechen von den Kanaillen der Amtsstuben? Seit ich in dieser Stadt bin, ernte ich Undank. Wohlan! Einen guten Ansatz will ich endlich hören. Bring mir die Lippen zum Schwingen. Ich werde dich begleiten. Dein alter Reiche. Hörst du? Atem geht ihm aus. Er stockt und japst und hechelt. Nein. Kraftlos. Schlaff. Lass mich, Bamberg. Ich will das nicht gehen. Aber mit deinem Greis, Rieke, da willst du es. Du sollst nicht so von ihm reden. So ein junges Ding. Schön. Voller Lust. Dein Körper. Makellos. Wenn auch mit kleinen Veränderungen. Ja, ja. Ich schreie, wenn du nicht auf der Stelle gehst. Die Natur, Rieke, die Natur. Ich weiß alles, Rieke. Wie es um dich steht, mir kannst du alles anvertrauen. Was dich bedrückt. Wir sind allein. Nein, lass mich Bamberg. Auf. Hast du zu salzig gegessen? Matt, mein Lieber, wie im Schlaf versunken. 2-3 Tage Erholung auf dem Land. Bei Weißenfels über Heimatwiesen gehen. Durch die freie Natur spazieren. Im Oktober. Die Nässe schlüpft ihm in die Glieder. Nochmal 3 Tage und er ist eine Leiche. Ja, könnte mir auch recht sein. Unser Eins hat ja seinen Verdienst und so einem Begräbnis. Nein. Gottfried, du bist hier unentbehrlich. Hör mir auf mit dem Kokettieren. Es gibt Pflichten und niemanden, der uns entbindet. Warum bist du nicht Soldat geworden, Bach? Hättest es weit gebracht auf dem Feld. Die Zeit drängt, dass es mir Angst macht. Angst, natürlich. Der hohe Gast aus Dresden. Wo doch unser Bach so viel vorhat mit ihm. Und jener hohe Herr vielleicht auch mit dem Herrn Direktor Musizes. Wir kennen uns lange, Reiche. Und ich weiß dich durchaus zu schätzen. Aber diese Töne sind nicht leidlich. Na, verzeih. Nur gelingen mir heute die anderen nicht so recht. Genug jetzt, Gottfried. Wir haben ein stattliches Pensum zu arbeiten. Kein Fluss und keine geschmeidige Bindung. Übles Staccato. Nun, die Leistung war nicht schlecht und nicht besser als gestern. Brr. Aber dir, mein lieber Bach, fehlt das rechte musikalische Empfinden in letzter Zeit. Der Bach sagt, man blickt immer nur nach oben, als warte er auf ein Zeichen am Himmel. Zerstreut ist er, prescht an guten Bekannten vorbei. Kurz, es scheint, der Thomas Kantor ist ein Stück aus der Welt. Wer sagt das? Nenn mir Namen. Dem Bürger entgeht nichts. Nicht in dieser Stadt. Der Bach will sich an höherer Stelle arrangieren, heißt es. Sozusagen kurfürstlich anbändeln. Lächerlich. Man sagt, du hast um Protektion ersucht in Dresden. Protektion? Gemeint ist wohl deine Bewerbung um den Titel des Hofkompositeurs. Es sei in dem Schreiben des Herrn Bach, der das Direktorium der Musik seit einigen Jahren innehat, die Rede von Beschränkungen, die er hinnehmen müsse. Was hat man mir vorzuwerfen? Das Maß der Unterwürfigkeit. 2 Sätze einer lateinischen Messe eigens komponiert für seine Majestät. Ich brauche Sicherung, Gottfried. Du hast Sicherung, Bach. Eben nicht. Immer nur geduldet sein. Dass mal einer kommt und sagt, bist uns was wert. Gehörst zu uns, Bach. War dir der Rektor Gessner nicht immer zugetan? Sogar vom Lateinunterricht hat er dich entbunden, um dir eine Last zu nehmen. Weil er stets deine Kunst bewundert hat. Ja, Gessner! Jetzt ist der Nestdirektor. Da kommen vage Verhältnisse auf mich zu. Du bist auch in der Kunst der Übertreibung ein wahrer Könner. Schmarch nur weiter, Reiche. Geh doch zurück in dein beengtes Waisenfels. Man dämmert doch wunderbar dahin, in den Winkeln der kleinen Ordnung. Krank macht mich das! Dein Jähzorn ist... Wenn ich dich berühre, Rieke, dann verliere ich den Verstand. Ich spüre das. Er ist mir eiskalt ins Gesicht. Rektor Ernesti. Dann ist alles vergessen. Rieke. Was mich im Alltag so plagt, wenn ich nur die Stelle in Weimar bekommen hätte, wo sie einen Trompeter suchen. Aber der Meister ist dagegen. Aber bei den Leichenbegängnissen darf er mit dem Koffer dem Sarge ergehen. Welche Ehre! Alle Schulvorsteher sind meine Vorgesetzten reich. Wenn ich so meinen Arm um dich lege, vergesse ich alles. Rieke, komm zu. Lass mich, Bamberg. Was da wächst, wir werden schon groß kriegen. Lass mich, ich kann's nicht mehr anhören. Reingehen werde ich jetzt. Bleib! Bleib! Das steht dir nicht zu, Rieke. Um was geht's uns an? Willst du auch daran noch zweifeln? Sie möchten verzeihen, Herr Musikdirektor, aber der Herr Reiche. Rieke! Was hast du hier zu suchen? Du störst. Es ist doch nur, weil der Gottfried... Wie soll ich sagen, Herr Bach? Also weiß ich doch, der Herr Reiche... Ich muss ausschweifen, weil er sich allabendlich in der Einführung übt. Was schwatzt du, dumme Gans? Auf der Stelle verlässt du den Probenraum. Aber nein, bleib nur, Mädel. Was führt er denn da allabendlich ein? Und wo? Na nun, sich. Also nein, mich, also in den... Ja, es ist gut. Nun lass doch das Mädel ausführen. Sprich frei von der Leber, wir sind ganz unter uns. Ich muss ausholen. Gottfried hat viel Kenntnis von der Physik. Studierte die Atmung, den Austausch der Luft und die Gemütsbewegungen der menschlichen Natur. Und in der Ernährung und Verdauung ist er ganz besonders bewandert, weil sie einen Gleichschritt schafft. Gleichgewicht, dumme Gans. Ein Gleichgewicht und eine Kraft zum Schöpfen und zum Denken und zum Schaffen alle Tage. Und eine Kraft zum Lieben in der Nacht. Es stimmt nichts. Donnerwetter. Zum Lieben auch. Das ist gut nun, Rieke. Aber nein, doch. Plaudere nur munter weiter. Ich bin beauftragt, Kräuter zu sammeln und Brennnesselstaude. Hinzu kommt Pfefferkorn und Kümmel aus dem Türkenland. Daraus bereiten wir eine Suppe und die Schärfe... Nun? Die Schärfe im Leib, Herr Bach, die Wallung, schafft schönstes Schweben wie im Paradies. Was weißt du vom Paradies? Alle Achtung. Von der Suppe will ich auch kosten. Was ist nun der Grund deines Besuchs hier, Rieke? Ja, wir haben verschlafen heute, der Herr Reiche und meine Wenigkeit. Und also musste die morgendliche Suppe ausfallen. Kamille, Fenchel und Adonisröschen fein gestampft. So begrüßt man sanft den Tag. Das habe ich auch von Gottfried gelernt. Du sollst nicht Gottfried sagen, wenn ein Fremder dabei ist. Da bin ich nun also ein Fremder? Nun, was auch sei, wenn die morgendliche Suppe ausfallen musste, weil die Zeit ihm auf den Fersen war, so geht er 1, 2, 3 aus dem Gleichklang und... Gleichgewicht, dumme Gans! Und bevor es zu ernsthaftem Verdruss kommt, bringe ich ihm zur Freude und zur Überraschung einen Topf für die Pause. Hinein in die Probenzeit, es ist gut nun, geh. Herr Bach? Prall! Gib mir den Topf. Ja, von den Lenden also rührt eine Schwäche. Aha. Hm, vorzüglich Reiche. Er übt die Balance. So schafft man Schöpferkraft. Wunderbar. Ich bin in der Zwickmühle, Bach. Ja, sind wir das nicht alle? Von Dauer sind wir nicht geschaffen füreinander. Sie eine Magd aus Gößnitz. Und ein Senior Musicis. Ja, was willst du? Ihre Adonis-Röschensuppe ist ein Genuss. Ihre Mutter war Köchin. Wie ein Kind hängt sie mir am Rockzipfel. Und in den Abendstunden zerrt sie dich zum Kamin. Nun denn, beginnen wir mit der Probe. 9. Choro. Lass hören. Ja gut, weiter so. Jetzt hat er's. Da ist er wieder, mein alter Reiche. Schön. Sehr, sehr schön, Reiche. Nein. Es stimmt nichts heute. Der Lippendruck nicht und schon gar nicht die Schwingungsrichtung. Lass uns aussetzen. Aussetzen? Wir haben 3 kurze Herbsttage fürs Proben. 3! Wie gelähmt die Zunge, weigert sich eine befohlene Stellung einzunehmen, unstet auch das Auf und Ab meines Zwerchfells. Es wäre nicht genug Volumen da. Sag mal das nicht den Weibern nach, du bist ein Kerl, Gottfried. In meinem Brustkorb ist ein so geringes Volumen als bei einem Weib. Natürlich, das weißt du, wie viel Volumen in so einem Weib ist. Die sind bekanntermaßen ungeeignet aus genanntem Grund für das Spiel von Blasinstrumenten. So, ich hörte von einer Engländerin Traverse blasend. Beneidenswert, der Händel. Wie könntest du eine Flöte mit einer Tromba gleichsetzen? Oh, los nun, los jetzt! Nochmal! Takt 57, Einsatz. Und... Nein! Nichts Trennendes soll da sein zwischen Glück und Segen und dem ganzen Sachsenland. Die Rieke ist ein gutes Mädel. Macht mir den Haushalt. Ja, und die Suppe. Willst du also erreichen, dass ich unser Konzert zu Ehren seiner Majestät absage? Dann können wir beide packen hier. Dann ist Zeit für Spaziergänge an der Pleiße und auf den Wiesen von Weißenfels. So geht man nicht um mit einem Mensch. Gar nicht mit einem Musikerbach. Ich dulde keine Schwächeanfälle und keine Schwindelgefühle, weil wir keine einzige Stunde haben, die wir abgeben können. Du forderst und verlangst Dankbarkeit ohne Ende. Dankbarkeit? Ich? Wofür? Weil Bach die großen Stücke mir macht, dass die Stadt von einem Reiche spricht. Hinter den Kantaten steht allein dein Spiel, Gottfried. Dein Fleiß. Denk, was du willst. Für mich ist Schluss. Ich werde gehen und mich hinlegen. Morgen. Bach, morgen. Gleich in der Früh bin ich wieder zur Stelle. Schwach, Reiche. Schwach. Die Folgen trägt er. Wiederum gibt er mir Anlass zum Schwärmen, Bach. Er lehrt mich mit den vortrefflichen Tönen seiner Musik über die armseligen Missstände des Daseins hinwegzusehen. Majestät, ihr hättet ihm... Doch. Er versteht es, unsereins mit seiner Kunst zu rüsteln. Ja, die Kunst, Bach, sollte sie nicht unser aller eigentliches Bedürfnis sein. Sie allein löst doch alle Verwirrungen am besten. Den Schwachen das Schlachtfeld und den Starken die Kunst. Was meint er? Majestät, ich... Nein, sage er nichts. Er hat mir genug geschmeichelt. Seine Musik war edler, als es je eine Rede hätte sein können und ist mir vortrefflich ins Herz gefahren. Er hat meine Gefühle unterrichtet und meine Seele beflügelt. Und festlich der Schall seiner Schlapppfeifer. Für wahr eine würdige Zunft. Die erste Klarin vortrefflich geblasen. Solch ein Trompeter für unsere Dresdner Oper. Ha, mein Hasse, würde es ihm neiden, Bach. Majestät. Ja, die Seele sucht Gelegenheit, sich zu sammeln. Um so dann einen frischen, einen überlegenen Blick zu werfen. Nicht auf das Geringschätzige, das Unfertige, was uns niederdrückt und langweilt. Nein, auf der vollendeten Schönheit der Kunst sollen unsere Augen ruhen. Majestät, sie ist das ewige Leben. In ihr zu versinken, darin zeigt sich die Güte königlicher Macht. Ein Segen, mit ihm so geistvoll zu plaudern, Bach. Ein Segen. Ach ja, das Schreiben, sein Gesuch. Ich will mir jetzt bedenken. Majestät! Gewohnheit, Bach, die ewige Wiederkehr. Aufstehen, den vergangenen Tag abwaschen, üben, immer wieder üben, versagen. Das ausufernde Mittelmaß, wie es sich breit macht, mit Genügsamkeit, Part üben, Brechreiz, Schwindel. Das falsche Fressen einnehmen, Bach, das den Atem eines Musikers zerstört. Die Nebelluft einatmen. das graue Licht der Gassen aufnehmen, in die Dunkelheit des Stadtwinters starren. Glauben. Bach. Glauben, dass es so weitergehen muss. Das Nachlaufen hinter der Pflicht, die uns führt und hetzt und drängt. Das Nachrennen, das ein Entgegengehen ist, auf den Tod zu rennen. Da läufst du und läufst, Bach. Wie doch die Zeit vergeht, die wir greifen wollen. Und wenn wir sie packen, hat sie uns schon längst im Würgegriff. Was können wir tun, Bach? Fliehen? Die Stunden zählen. Ich kann nichts mehr halten. Bach! Kein Ton, kein Atem, keine Tränen. Ich habe gegeben, was ich hatte an diesem Abend. Jetzt bin ich leer. Die Bedrohung, eine heranziehende Macht. Eine Gewalt, ein Bruch in mein Leben. Ich erlebe den Diebstahl. Ich spüre die Reglosigkeit meines Körpers. Bach, ich ahne, wie es über mich kommen wird, was das ist. Bilanzrache. Haben wir nicht zu oft Almosen gegeben, Bach? Am Ende gab zu viel verschenkt. Supraorbitals frakturiert. Die Kante der oberen Augenhöhle. Fraktur der Carlotta. Kein Hieb. Ein Stoß oder ein Aufprall. Und hier umfangreiche Zerstörung der Tubera frontalia und parietalia. Einzigartig. Könnten Sie das übersetzen, Schrock? Die Stirn- und Scheitelhöcker hat's erwischt, Amtmann Menstorn. Und hier, da sehen Sie schon her, das Os Zygomaticum, Jochbein. Wahrlich, der Schlag oder Aufprall muss ganz außerordentlich gewesen sein. Kurzum, mein Herr, es ist an diesem Körper nicht die kleinste vitale Erregung zu erkennen. Er ist also für immer, der Herr ist jetzt für immer dahin? Für immer, Frau. Wohl ein wenig tröstlich, wenn ich sage, den Weg vom Leben in den Tod wird er rasch gegangen sein. Nach dem Schlag oder Aufprall wird er nur noch ein gewaltiges Rauschen vernommen haben, wie es Reisende beschreiben, die das Meer erlebten. Geben Sie den Leichnam frei? Zur Stunde nicht. Ich lasse Ihnen eine Nachricht zukommen, wenn Sie ihn zur Aufbewahrung holen können. Für die anstehende Zusammenkunft im Anatomischen Theater wäre sie eine Bereicherung mit höchstem Erkenntnisgewinn. Selten habe ich eine so anschauliche Wuchtung. Fein säuberlich begrenzt durch geronnenes Blut. Seht ihr? Die Farbe des Lebenssaftes. Schwarz-blau nach Augenblicken schon. So, also, der Mann wurde zur 7. Abendstunde in der Stadt Pfeifergasse gefunden. Weinhändler Renz sah ihn regungslos verharrend an der Mauerkante eines Hauses. Wenig später kam ein Kutschwagen mit Fackel. Man beleuchtete das Gesicht. Renz erkannte den Mann und gab den Namen Reicher an. So fand ich den Wohnort und ließ den Toten hierher schaffen, um nun weitere Ermittlungen zu führen. Diese Frau, hört sie zu? Das ist die Rieke Glob. Seit 10 Monaten? Genau, seit 10 Monaten. Sagt sie aus, führt sie den Haushalt des Herrn Reiche. Ja. Kann sie den Angaben zur Profession des Herrn Reiche liefern? Vor euch liegt der Senior Musices. Ein begnadeter Klarinespieler, bekannt weit über die Stadt hinaus. Ach. Der Gottfried Reiche von unserem Bach? Ihr sagt's, genau der. Nun mausetot. Ein Bläser von höchstem Rang. Wie oft habe ich sein Abblasen vom Pfeiferstuhl gehört. Und wenn er sonntags in den Hauptkirchen die kleine italienische Trompete blies, war's, als ginge die Sonne auf Fenstern. Kennen Sie ihn nicht? Ich bin der Musik so recht innig nicht verbunden. Den Mann hat man im Vorübergehen gehört, ganz vorzüglich seine Turmsonaten. Besonders das neue Quadrizinium sitzt mir tief im musikalischen Gedächtnis. Da, da, da, di, di, di, di, di, di, da, da, da, da, da. Können Sie mir Angaben zum Alter des Mannes liefern? 67 Jahre ist der... war der gute Herr Reiche. Doch wie kein Junger besaß er Lebenskraft und Freude. Hat er allein gelebt? Ihr meint, ob er ein Weib... Genau, das will ich wissen. Nein, nein, der Gottfried Reiche hat allein gelebt, seit er vor Jahren von Weißenfels und davor... Ich kann's euch nicht sagen, er hat nicht viel gesprochen von der Zeit. Gibt es Verwandte, Freunde? Können Sie uns Namen nennen? Vielleicht weiß der Herr Bamberg einiges zu berichten. Das ist der Geselle vom Meister Reiche schon seit langer Zeit. Und wenn Sie den Herrn Bach befragen, der wird euch wohl manches mitteilen können. Der Kantor an St. Thomas. Direktor Musices, Amtmann. Aber den kennen Sie doch. Bach? Ja, ja. Nein, also, wenn vor uns der Gottfried Reiche liegt, verzichte ich auf eine Veranstaltung im Anatomischen Theater. Der Mann war ein Künstler. Man sollte ihn so schnell als möglich zu Grabe tragen. Ihre Bewunderung der Kunst in Ehrenschrock, aber die Entscheidung, wann der Leichnam freizugeben ist, liegt allein bei mir. Ohne Zweifel muss geklärt sein, ob die Schädelverletzung als Folge eines Schlages zu betrachten ist oder ob der Mann kopfüber auf die Ecke der Hausmauer fiel. Und auch da Fragen, die auf Klärung drängen. Also wurde er verfolgt in der dunklen Gasse? Ist er im Zustand einer Ohnmacht mit dem Kopf auf die Mauerecke geprallt? Den Herrn unter die Erde bringen, das bricht mir das Herz. Kein Jahr bei ihm in Diensten und schon so vertraut. Nun, sie ist eine ansehnliche Frau, Rieke. Da wird sich schon eine neue Anstellung finden. Erzähl sie mir von Reiches Leben. War da Missklang? Fehde? Weiß sie von Feinden zu berichten? Der Gottfried Reiche und Feinde, das ist ein so guter Mensch. Niemals. Will sie uns erzählen, der Mann, weil er Musiker gewesen, lebte in fortdauernder Harmonie? Musiker, Sie sagen das so spitz, Herr Amtmann. Ja, weiß sie von Ärgerlichkeiten, Streitereien? Der Herr Bamberg hatte schon mal eine andere Sicht und wohl auch der Herr Bach hin und wieder. Aber weder der eine noch der andere hätten ihm niemals... Rumhügel, führ er mir den Bach heran. Ach, und den Gesellen Bamberg. Hat der Mann Sie gut behandelt? Wie die eigene Tochter, Herr. Erzähl Sie mir von Ihren Aufgaben. Was war Ihre Tagespflicht? Putzen, stopfen, flicken, kochen, Besorgungen erledigen. Hat er Sie angemessen entlohnt? Ich kann nicht klagen. Und gut zu essen gab's auch für mich. Hat sie hier bei ihm gewohnt? Nebenan in der Kammer. Wollt ihr sie sehen? Na nun, später. Erinnern Sie sich an den heutigen Tagesverlauf. Was weiß ich zu berichten? Der Herr Reiche hat länger als gewöhnlich im Bett zugebracht. Die Musik zu Ehren seiner Majestät am Abend davor hat erst spät in der Nacht ihren Abschluss gefunden. Erschöpft war der gute Mann und von kurzem Atem. In der 10. Morgenstunde habe ich ihm eine Suppe aufgetischt mit Kamille und getrocknetem Weißdorn, weil er über innere Reizungen sprach. Dann hat er sich an den Tisch gesetzt, gelöffelt und vor sich hin erzählt. So, was hat er denn so vor sich hin erzählt? Lieber nicht, Herr Amtmann. Der Herr Reiche wäre wohl traurig, wenn ich so frei palavern würde. Dein Herr Reiche ist tot. Und ich habe der Wahrheit beizukommen. Ist dieser Mann einer Mordtat zum Opfer gefallen? Und wenn, durch wessen Schlag ist er gefallen? Können Sie das? Die Hohlader, welche über die Schenkel geht, Vena Curalis. Verhärtungen und Verdickungen. Ebenso auch die Vena Iliaca, ein Ost der Hohlader. Auf den Herrn Bach hat er geschimpft. Dass er ein jähzorniger Mensch sei, ein Leuteschinder. Nur bedacht auf sich und seine Vorhaben. Und dass er auf ein Gespräch zu ihm hin wolle, um ihm mitzuteilen, dass er nicht mehr gewillt ist, wie ein Bär nach seiner Pfeife zu tanzen. Hört ihr? Schrock. Das nenne ich einen Fingerzeig. Wollen Sie einen Schluss daraus ziehen, Amtmann? Jähzorn ist eine Volksseuche heutzutage. Das Leben in der Stadt macht die Menschen krank, reizbar. Doch nicht jeder dieser Kreaturen ist gleich ein Mörder. Die Umstände der Verwicklung zu erfassen, Vorbedeutungen zu erhellen, ist allein meine Aufgabe, Herr Schrock. Nun weiter. Dass er dann auch gleich beim Herrn Bamberg anklopfen wollte, um eine leichte Schwellung einiges zu bereinigen. Ach ja, hat sie denn Kenntnis, welcher Bereinigung es bedurfte? Und hier? Nur so viel, dass zu bereden war, was die spätere Zeit dem Manne bringt. Krankhaft geführte Transik. Nun, möglich auch, dass dem Aufprall oder Hieb ein Schlagfluss folgte auf dem Weg zum sicheren Ende. Weiß sie sich zu erinnern, wann der Meister Reiche aufgebrochen ist? Nach der Morgensuppe hat er noch eine Weile am Fenster verharrt und dann ist er gleich los. Und? Kam er im Verlauf des Tages noch einmal zurück? Nein. Nein. Gesehen habe ich ihn erst erneut, als ihr ihn in diesem traurigen Zustand hier zu mir brachtet. Mein Reiche. Mein Reichtum. Gehst davon, mein alter Reiche. Brichst auf. Was habe ich mich berauscht an deinen Tönen? Triefend satt und dunkel, dann wieder hell und anhaltend glatt. Und der Glanz, Reiche. Der Glanz. Glasig manchmal, zerbrechlich zart, dann wieder kraftvoll. Deine Töne, Reiche, schimmern wie das Mondlicht, wie ein Stern. Niemand kriegt das wieder so hin wie du. Gehst zeitig, aber in meinen Ohren bleibst du. Ich kann dich hören, Gottfried, wenn du spielst. Da, wo du nun bist. Deine Töne ritzen sich in meine Seele. Waisenfels, Gottfried, da, wo der Himmel und die Erde zusammentreffen, ist jetzt dein Reich, da werde ich dich finden, da kannst du Luft holen, atmen. Der Atem, Gottfried, dein Lebensstoff, aus dem du die Kunst gezimmert. Tja, willst dich der Stille hingeben? Ein unerlaubter Abgang. Geh. Ja, in Gottes Namen, geh. Wir sehen uns später. Ihr seid der Direktor Musices Johann Bach? Johann Sebastian Bach. Wer seid ihr? Amtmann August Wendstorm. Seid gegrüßt, Herr Bach. Wir kennen uns. Ihr habt mich mal gerufen als einer eurer Söhne. Ja, ich erinnere mich, als der Friedemann erkrankt. Rieke, wir beide müssen nun stark sein. Ja. Ja, Herr Bach, das müssen wir. Es gilt zu klären, ob der Mann nach Eintritt der Dunkelheit Opfer eines Überfalls geworden. Ein feiger Raub ist auszuschließen, denn Münzen von beachtlichem Wert fanden sich in der Tasche seines Mantels. Die Magd gibt an, Gottfried Reiche hätte euch aufgesucht des Vormittags. So war die Absicht des Herrn Reiche. Ja, mein Freund Gottfried hat mich besucht, das ist die Wahrheit. Könnt ihr mir verraten, was es zu bereden gab? Nichts von Belang für diesen Vorfall, ein Austausch unter Musikern. Das heißt, ihr wollt euch nicht äußern? Euer Gehilfe berichtete, der Gottfried sei wohl erschlagen worden. Also untersucht er einen Mord. Wie sollte so eine grausame Tat mit unseren Reden in Verbindung stehen? Die Magd berichtete, Herr Reiche habe ärgerlich gesprochen über euch. Von eurem Jähzorn berichtet, von maßlosen Forderungen. So hat er das. Ja, Herr Bach, ich schwöre beim Herrn, das hat er. Hat unser bester Bläser nicht alles gegeben, um den König zu beglücken? Das hat er. Geblasen mit Kraft und Glanz, dass ich ganz glücklich war. dann ist er erschöpft nach Hause. Und am nächsten Tag hat er euch aufgesucht, um sich bitter zu beklagen. Wenn es um die Kunst geht, gibt's kein Nachsehen, Herr. In letzter Zeit war Gottfried von schlechter Kondition. Hielt keinen Ton, der Atem versagte. Was also tun, wenn uns nur wenige Tage trennen von der großen Abendmusik? Ich durfte keine Schwäche dulden. Er hat Beschwerden geführt, ja, dass ich das Letzte aus ihm rausgepresste. Meint ihr vielleicht, ich hätte ihn deshalb... Das wollt ihr doch wohl nicht glauben. Ruhig, Bach. Erregt euch nicht. Niemand glaubt, dass ihr... Die Aufklärung liegt allein in meiner Hand. Und ich erlaube nicht, dass sie auch nur einen Gedanken hegen. Unser Bach hätte auf brutalste Weise einen Musiker wie eine Fliege erschlagen. Gehen Sie, Schrock. Ihr seid hier nicht mehr von Belang. Wann meine Arbeit an diesem Leichnam abgeschlossen ist, setze allein ich fest. Der Brustkorb? Erklärt euch Bach zum Verlauf eurer Austragung mit Gottfried Reiche, der nun tot vor uns liegt. Kraftvoll ausgebildet, wuchtige Lungenflügel wie bei einem Läufer. Das will ich nicht noch einmal erleben, hat er gesagt, dass du mich so außer Atem bringst, dass es mir nicht vergönnt, auf die Zeichen des Körpers zu hören. Sind wir Sklaven? Hat er mich gefragt. Ja, habe ich gesagt. Das sind wir, Sklaven der Musik, Diener der Kunst. Dann ist er gegangen. Mehr weiß ich nicht zu berichten. Oh Gott. Mein lieber, guter Reich. Jetzt nehmen Sie sich doch zusammen, Magd. Ihr müsst nicht erwarten, Bach, dass ich euch in irgendeiner Weise schone, weil ihr Musiker von höherem Range seid. Schon gar nicht, wenn Totschlag in Betracht zu ziehen ist. Eure Musik und eure Stellung ist mir offen gesagt einerlei. Das mag von Vorzug sein, denn Befangenheit ist kein guter Gehilfe. Ihr seid zu bedauern. Euer Leben ist arm ohne die wunderbare Kraft der Musik. Reiche! Meister! Was tut er mir an? Was ich vermag, habt ihr mir vermittelt. Was ich bin, ist euer Verdienst. Das ist der Geselle Johann Ferdinand Bamberg. Seit 3 Jahren bei Reiche in Anstellung und schon durchaus ein Virtuos. Erschlagen? Sag mir, wer? Wer? Mit meinen eigenen Händen bringe ich den um. Einen Menschen erwürgen? Würde er sich das zutrauen? Eine Seele war der Meister. Seinem schlimmsten Feind hätte er kein Leid zufügen können. Die Sache ist, dass Reiche auch mit ihm gestern eine Aussprache geführt? In meiner Stube. Gegen Mittag. Was war denn zu bereden? Die nächsten Pflichten in kommender Zeit, Proben ansetzen, Noten kopieren. Kein Streit? Kein Missklang zwischen euch? Nicht in kleinster Weise. Wie kommt ihr darauf? Es bestand Einigkeit in allen Fragen. Die dunklen Flecken am Oberschenkel waren jüngst noch blau. Mit Fug und Recht darf ich das behaupten. Nun, Bamberg, so wie ihr es darstellt, wird es wohl nicht gewesen sein. Gebt der Wahrheit die Wahrheit ist, dass dieser Mann auch an Blut stauelt. Worauf zielt eure Andeutung, Bach? Das kalte Blut stockt in den Adern. Bekannt ist, dass Bamberg fort wollte. Weg nach Weimar. Ist die Natur nicht wunderschön? Ein Hoftrompeter wird dort gesucht, doch Reiche wollte seinen Gesellen nicht ziehen lassen. So folgte ich ihm wütend durch die Gasse, um ihn aus Rache mit einem Stein zu erschlagen. Glückwunsch! Ihr habt schon herausgefunden. Wie kommt ihr auf einen Stein? Von so einem Mordwerkzeug war nicht die Rede. Euer Gehilfe hat mir von einer Kopfverletzung berichtet. Was soll es denn sonst gewesen sein? Eine Eisenstange oder ein Beschlag, wie man ihm Pferden verpasst. Fehlt ihm die Fantasie? Habt ihr denn die Mordwaffe sichergestellt? Lasst nicht außer Acht, dass unser Reiche ohne fremdes Wirken gegen die Mauer gestürzt sein mag. Oh, die Blessuren können aber auch Folge eines feigen Überfalls sein. Der Mann wurde gewürgt, gepresst, dann fiel er vornüber gegen die Wand. Nicht auszuschließen. Da gebe ich euch schon recht. Ihr wolltet also nach Weimar. Ich bat den Meister seit geraumer Zeit um ein Referenzschreiben in der Sache. So weit bist du noch nicht, Bamberg, hat er bemerkt. Da fehlt noch Übung und ein Stück Fleiß. Das ist die Wahrheit, so hat es auch von mir erwähnt. Ich bin 26. Ich lebe immer noch wie ein Schüler. Man will endlich auf eigenen Beinen stehen. Nehmt's mir nicht übel, Bamberg, aber ich denke wie der Gottfried. Hab ich's mir doch gedacht. Für Weimar müsst ihr euch noch strecken. Die Äste der Choralvene an den Unterschenkeln. Als wollten sie dem Fleisch vorauseilen. Gesprochen. Reicher hat sich verweigert und dann seid ihr geschieden. Dann hat er sich entfernt, ja. Wisst ihr wohin? Nach Hause wollte er. Doch da ist er nicht angekommen. Rieke, Sie sagten doch... Dass er erst als toter Mann wieder zu mir fand, ja. Eine schöne Geschichte. Reimt ihr euch da zusammen? Ich kann euch nicht dienen. Die Sache war ärgerlich für mich, doch kein Grund, ihn zu töten. Einen Menschen umbringen, weil es in der Sache gut meint? Da hätte Meister Reiche ja 1000 Gründe gefunden, den Herrn Bach zu beseitigen. Was will er denn damit andeuten? Malträtiert hat der Herr Musikdirektor den armen Mann. Das ist kein Geheimnis. Ich selbst hab's erfahren bei einer Probe. In der Stube nebenan war ich Ohrenzeuge. Krank war der Gottfried Reiche, kraftlos am Ende. Doch der Herr Bach kannte kein Erbarmen. Wie einen kraftlosen alten Klepper hat er den Mann mit Worten gepeitscht und gedrängt, dass mir die Tränen kamen. Ich kann das nicht anhören, ich muss... Und hier, muss mich setzen. Wie vermutet, wulstartig die Verdickung nahe der Karotte. Eine anschauliche Verstopfung, die dem Blutfluss ein jähes Ende setzt. Aber nein, noch eine Übung, noch eine Passage, dass der alte Mann nach Luft japste. Eine Lust hat der Herr Bach gezeigt, ihn zu fordern, niederzumachen und zu quälen, dass ich nicht ein noch aus wusste hinter der Wand. Frag doch den Herrn Bach, ob er sich nicht mit einem gezielten Schlag vom Rest seiner Wut befreit hat. Das ist doch kein Schwachsinn, Bamberg. Wie Reiche sich gestern als Meister gezeigt war, einmalig. Seine Majestät ist Zeuge, wir waren längst versöhnt. Vergessen alle Missstimmungen, alle Qualen des Probierens. Vielleicht aber auch nicht. Hat er euch nicht vorgeworfen, ihr seid ein jähzorniger Mensch? Drängt nach oben? Wollt euch Gunst verschaffen? Ich hab's belauscht, als ich nebenan tätig war. Er hat euch die Wahrheit gesagt, wie kein anderer. Und ihr beleidigt und gekränkt wart. Verbiete mir diesen unverschämten Ton! Ungeheuerliche Anschuldigung ist das, Bamberg! Seht ihr, der Mann kann gefährlich werden! Was er sich da zusammenreimt! Für den Richter werde ich ihn zerren. Mein lieber Bach, der junge Mann will euch herausfordern. Rieke, hat sich der Herr Reiche kritisch über den Herrn Bach ausgesprochen oder nicht? Verzeiht, Herr Bach, aber geklagt hat er schon oft über die Härte eurer Forderungen und über das Probieren ohne Ende. In Kunst und Krieg gibt's nichts oder Sieg. Bedenkt, Amtmann, die Herren Reiche und Bach sind Künstler von außerordentlichem Rang. Bach, sagt mir, wo ihr euch heute nach Einbruch der Dunkelheit aufgehalten habt. Zu Hause, wo sonst? Allein? Nein. Fragt meine Frau, die Anna Magdalena hantierte in der Küche. Und ihr? In der Stube und studierte Noten. Allein? Ja, gewiss doch allein. Wie sollte eure Gemahlin erklären, dass ihr um diese Zeit zu Hause wart? Herrgott, weil ich zu Hause war! Allein in der Stube und die Frau in der Küche. Hättet ihr nicht unbemerkt das Haus verlassen können, um ebenso unbemerkt später wieder zurückzukehren? Zur Stadtpfeifergasse ist man kurzerhand geeilt. Weshalb sollte ich mich dort aufhalten um diese Zeit? Lena Basilika, Staubflecken, bläulich. Auch am linken Oberarm, nahe der Königsmähne. Und auch die Kopfhörer. Ja, nun, ihr wusstet, dass nach Einbruch der Dunkelheit der Reiche den Heimweg antritt. Ihr folgtet ihm, um das zu tun, was euer Jähzorn euch befahl. Das ist... Was geistert in eurem Kopf herum? Mehr habt ihr zu eurer Rechtfertigung nicht zu sagen? Ich kann euch nur erklären, dass ich nie und nimmer meinen Gottfried Reiche, unseren verehrten Trompeter, unseren Musicis Senior, für den ich eigens komponiert, manche Kantate erweitert, umgeschrieben und vertieft. Ich schwöre auf die Heilige Schrift, dass ich nie und nimmer in der Verfassung gewesen, meinen geliebten Reiche umzubringen. Und er, Bamberg, wo war er um diese Zeit, als dieser Mann hier starb? Es gab einen Umtrunk in der Gastwirtschaft. Man wird bezeugen, dass ich mich dort zu jener Stunde aufgehalten habe. Nenne mir den Namen der Gastwirtschaft. In der Krone, Herr. Was? Wollt ihr mich zum Narren halten? Die Krone öffnet weit nach Einbruch der Dunkelheit. Mag sein, er war auf dem Weg dahin. Glaubt mir, seit Tagen habe ich nicht mehr die Stadtpfeifergasse passiert. Ihr seid auf dem Holzweg, Herr Amtmann. Den Meister habe ich mit Dankbarkeit verehrt und gedient habe ich ihm gern. Auch wenn er mir das Referenzschreiben für Weimar verweigert. Um die Magd will ich mich künftig gern sorgen. Wo die Rieke doch nun ohne Anstrengung. Ich brauche deine Hilfe nicht, Johann. Wie du um mich zu sorgen gedenkst, kann ich mir gut ausmalen. Hat sie Grund, dem Herrn Bamberg so zornig zu begegnen? Das ist, weil... Nun? Weil ich seine ständigen Annäherungen nicht ertragen kann. Bamberg, was haben Sie ihr zu entgegnen? Nichts. Wohl aber was zu erklären. Dass mir die Rieke gefällt. Seit langem schon. Ist das ein Verbrechen? Augenblick. Rieke, bleib sie so stehen. Ich will nur meine Hände... Das ist... auf ihren Leib. Das ist mir aber gar nicht angenehm. Hab ich doch vermutet. Die Magd ist ja in guter Hoffnung. Was, ihr wollt sagen, dass ihr ein Kind bekommt? Erlaubt ihr, dass ich mich widersetze? Offen heraus, wer ist der Kindsvater? Er liegt vor euch her. So ist das also. Welchen Monat der Austragung kann sie angeben? Den 5. Herr. Hatte Gottfried Kenntnis von diesem Umstand? Er war eingeweiht von Anfang an. Wenn ihr schlussfolgert, ich hätte den alten Reicher aus Eifersucht umgebracht, kann ich nur sagen, ihr liegt daneben. Was spricht denn gegen so eine Annahme? Der Zeitpunkt, Herr Amtmann. Nach all den Jahren der Lehre hätte ich mich wohl geduldet, bis mir der beste Bläser weit und breit das Schreiben mit dem Abschluss aushändigt. Oder glaubt ihr, ich wäre geneigt, bei einem fremden Meister noch einmal von vorn zu beginnen? Mir jedenfalls ist nun manches verständlich. Was meint ihr? Erklärt euch genauer. Ich bin in der Misere, hat mir der Gottfried anvertraut. Eine Magd und ein Musiker, dazu von Rang. Naja. Wie hat sie sich's denn ausgemalt, das Leben fortan mit dem Kind? Der Herr Reiche meinte, wo Raum für zwei ist, ist auch Platz für drei. Er wollte sie also behalten. Das war seine feste Absicht. 67. Beglückt ein junges Ding, setzt dir einen Balk in den Bauch. Respekt. Nun ja, warum nicht? Die Lenden, alles noch recht fest. Und auch die Organa genitalia von beeindruckender Konsistenz. Sogar in der ewigen Ruhe. Und was soll nun werden, Rieke? Wo sich unser Gottfried nicht mehr sorgen kann. Er hat zu meinem Glücke schon vorgesorgt, Herr Bach. Hier, seht, schwarz auf weiß, sein Vermögen wird im Falle seines Todes auf mich übertragen. Zeigen Sie her das Papier. Bach, ist das des Trompeters Schrift? Davon ist wohl auszugehen, ja. Hat sie Kenntnis vom Umfang des Vermögens? Nun, diese Möbel, das Instrument dort, einige Bleche von Wert und ein paar Taler Erspartes sind auch noch vorhanden. Sie tischt uns da eine rührende Liebesgeschichte auf. Doch angenommen, er wollte sie verjagen. Sie, ganz und gar verzweifelt, fasste den Plan, ihn um der eigenen Versorgung willen. Nein! Die Magd sah nur einen Ausweg, die Tragödie zu verhindern. Das ist nicht wahr. Heiraten wollte mich der Gottfried. Hat sie es vielleicht geträumt? Gesagt hat es mir, der Gottfried. Warum auch nicht? Einen guten Geschmack kann man ihm wohl nicht absprechen. Meint ihr, Wendstorm, diese kleine, zierliche Person, noch dazu in ihrem Zustand, fällt in der Dunkelheit über den stattlichen Mann her, presst ihn an sich und nimmt einen Stein, um das Opfer tödlich zu verletzen? Seine Vorstellung ohne Sinn und Verstand. Ja, ihr habt recht, Schrock. So betrachtet käme wohl doch eher der Geselle Bamberg in Frage. Eine ungeheuerliche Behauptung ist das. Ich werde... Gut. Längst bin ich einen Schritt weiter. Augenblicke des Verdachts gibt es genug. Doch wenn ich die Lage genauer bedenke, scheint mir der fortwährende Streit des Opfers mit dem Herrn Bach, sein wiederholtes Malträtieren und jähzorniges Schikanieren, wie auch ihr es beschrieben, Bamberg, von glaubhaftester Bedeutung für den Fall. Na, jetzt habt ihr es endlich, Herr Amtmann. Glückwunsch, ja, ich hab den Gottfried erschlagen. Und ich gestehe, er wird nicht der Letzte sein. Ich gedenke, weitere Morde zu verüben. Ist euch bekannt, dass ich in Anstand in eine handfeste Prügelei verwickelt war? Lasst die seltsamen Späße, Bach. Darf ich eure Äußerung zum Fall als Geständnis ansehen, Herr Bach? Ihr begreift nichts. Ist euch wirklich an einer Klärung gelegen? Schon eher an einem eiligen Verlauf, den ihr als Erfolg darzustellen gedenkt. Ich werde Beschwerde führen, dass ihr honorige Bürger dieser Stadt haltlosen Vorwürfen aussetzt. Um eures Aufstiegs willen. Noch heute setze ich ein Gesuch an den König auf. Habt ihr nicht erst vor einiger Zeit ein Gesuch nach Dresden verfasst? In einer anderen Angelegenheit, ja. Und es ist mir in Aussicht gestellt, künftig den Titel des königlich-sächsischen Hofkompositeurs zu führen. Überlegt, lieber Bach, ob so ein Schritt wirklich vonnöten. So eine Petition an den König wäre für den jungen Amtmann ganz und gar nicht förderlich. Ihr wollt also Beschwerde führen, weil ich korrekt und pflichtbewusst mein Amt ausübe? Na, übt ihr es denn korrekt aus? Ihr stochert im Nebel, beschuldigt haltlos anständige Bürger, werft mit Behauptungen und Unterstellungen um euch. Ihr wollt also Einfluss nehmen durch eure Gunst, die ihr genießt, um mich in der Ausübung meines Amtes zu behindern, um mein Ansehen zu beschädigen. Lieber Wendstorm, glaubt mir, naheliegend ist, der Schlagfluss hat den alten Mann hinweggerissen. Der Sturz an das Mauerwerk war nichts als eine tragische Folge. Ihr seid ganz sicher, Schrock? Ganz sicher. Nun, Herr Bach, angenommen, wir fertigen ein Protokoll des Inhalts, wie der Doktor es soeben dargestellt. Dann könnte unser guter Reiche seinen verdienten Frieden finden. Und ihr? Ich wohl wieder meine innere Ruhe. Kann ich die Leiche nun entfernen lassen? Wir sollten Abschied nehmen, wie es sich gehört. Rieke? Ja, Herr? Dem Bamberg die beste Klarine vom Reiche. Ja. Ich schreibe nun also das Resultat meiner Vernehmungen nieder. Ihr, Herr Bach, er, Bamberg und Sie, Rieke, werden unterzeichnen. Genügt auch ein Fingerdruck mit eurer Tinte? Unter Berücksichtigung Ihres Standes wohl sicher. Danke. Bamberg, künftig sorgt er sich um die Rieke. Ja, Herr Bach. Kann er das Quadrizinum Nummer 12 von unserem Reiche spielen? Ich will es versuchen, Herr Bach. Was spielt er da, Bamberg? Es friert mich bei diesen Tönen. Matt. Roh. Verzeiht, Herr Bach, aber weiß der Teufel, was mit unsereins. Die Lippen verschlissen, der Atem faulig. Ja, setze noch einmal an. Zügig. Weshalb so gedämpft, Bamberg? Kümmerliches Winseln, bleich und schlaff. Los, setz er wieder ein, ich werde ihn begleiten. Besser, Bamberg. Viel besser. 10, 12 oben bei mir und der Herz weg. Ja, das wird. Und jetzt kräftig hinein. Ja, die Fülle. Zeig ihr seine Stärke. Ja, ja. Jetzt beginnt es zu strahlen, zu glänzen. Und leichte Verzögerung. Bachs Reiche. Diese Passage zart. Hörspiel von Thorsten Enders. Zärtlich, Bamberg. Es spielten Johann Sebastian Bach, Thomas Thieme. Versinken. Gottfried Reiche, Otto Sander. Der Seele hinein. Bamberg, Paul Herwig. Schon beachtlich, Freund. Rieke, Stefanie Rösner. Schrock. Bleib mir im Fluss. Ernst Jacobi. Wendstorm. Eine Eile. Veit Schubert. Friedrich August II. Bernd Stübner. Nicht stolpern! Dramaturgie Thomas Fritz. Cembalo Albrecht Hartmann. Trompete Ruprecht Drees. Ton Dietmar Hagen. Schnitt Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Judith Lorenz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009.